HR2 Kultur. Archivschätze. Am Mikrofon Christiane Kreiner. Willkommen zu den Archivschätzen heute. Heute gehen wir zurück in das Jahr 1949. Die Presse- und Meinungsfreiheit wurde im neuen Grundgesetz der jungen Bundesrepublik festgeschrieben. Aber wo verlaufen die feinen Grenzen? Wie umgehen mit Schundliteratur, die gerade gut verkauft wird, und mit Presseerzeugnissen, die die bürgerliche Moral unterlaufen? Welche Rolle spielt dabei die Presse? Welche Bedeutung hat die Meinungsfreiheit? Kann man die Öffentlichkeit zur Demokratie erziehen? Das Für und Wider der Zensur war der Titel einer öffentlichen Diskussion mit Publikumsbeteiligung von Politikern, Journalisten und Bürgerinnen, die im November 1949 im Sendesaal des Hessischen Rundfunks, damals noch Radio Frankfurt, aufgezeichnet wurde. Es moderierte Günther Hünecke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für und wider eine Zensur. Finden Sie nicht auch, dass man über ein derartig weit gefasstes Thema eigentlich nur schwer diskutieren kann? Was versteht denn der normale Bürger unter Zensur? Er stellt sich vielleicht einen Beamten vor, dessen Tätigkeit im Wesentlichen darin besteht, in irgendwelchen Nachrichten, Berichten, Meldungen oder was man sonst noch in diesem Zusammenhang erwähnen könnte, so lange mit dem Rotstift herumzustreichen, bis eine echte Information daraus wird. Oder, wenn Sie wollen, in Kriegszeiten vielleicht auch eine Siegesmeldung. Die modernen Erscheinungsformen dieser Art von Zensur sehen vielleicht etwas anders aus, aber in der Wirkung bleiben sich alle diese Arten gleich. Hierüber ließe sich natürlich stundenlang sprechen. Und dann könnte das Thema auch ebenso gut für und wider eine Demokratie lauten. Über die verschiedenen Spielarten der politischen Zensur, wie ich sie nennen möchte, brauchen wir uns im Grunde heute nicht zu unterhalten. Denn diese Art von Zensur ist in Westdeutschland abgeschafft. Im Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes heißt es ja ausdrücklich, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Entsprechende Regelungen finden sich in den Länderverfassungen, so etwa im Artikel 11 der Verfassung unseres Landes. Pressezensur ist unstatthaft. Und dann denken Sie auch an die Pressegesetze der Länder der amerikanischen Zone, die im Allgemeinen als Gesetze über die Freiheit der Presse erlassen worden sind. Es wird sich immer nur darum handeln können, dieser Freiheit die notwendige Geltung zu verschaffen und auch darum, sie nicht zu missbrauchen, denn sie ist ein wichtiges Unterpfand der Meinungsfreiheit. Etwas anderes ist es selbstverständlich, wenn die Zensur sozusagen auf kaltem Wege und trotz aller Verfassungsbestimmungen schon wieder eingeführt worden wäre oder eingeführt werden sollte. Aber das dürfte man wohl kaum behaupten können. Wenn wir uns also heute mit dem Thema Zensur beschäftigen, dann wollen wir es mehr von der Seite der Ethik und der Ästhetik her tun. Und dabei dann auch wieder von einem gewissen politischen Aspekt, das ist selbstverständlich. Es sollte zum Beispiel ruhig einmal Überlegungen darüber angestellt werden, ob es richtig ist, derartige Massenauflagen von Wochenendblättchen und Zeitschriften auf den Markt zu werfen, wie dies gegenwärtig geschieht. Das Niveau, das viele dieser Blätter zeigen, kann kaum befriedigen. Eine saubere und einwandfreie Gesinnung der gesamten heute erscheinenden Literatur, der Pressepublikationen und auch im Film und im Theater sind unbedingt erforderlich, ohne dass wir allerdings in die Zeiten des bekannten Brachtschen Zwickelalasses zurückversetzt werden wollen. Hier nun die richtige Linie zu finden und hierbei auch die richtigen Menschen zu beauftragen, dürfte allerdings eine sehr schwierige Aufgabe sein. Und damit dürfte ich so ungefähr den Rahmen aufgezeigt haben, in dem wir uns heute mit unserer Aussprache bewegen wollen. und eröffne hiermit die 28. Diskussion von Radio Frankfurt. Als Referenten stelle ich Ihnen vor Herrn Landrat Walter Janssen Schlüchtern, Herrn Paul Friedrich Weber, Redakteur in Frankfurt am Main. Und als Erstem darf ich nun Herrn Janssen das Wort erteilen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich die Dinge aus meiner persönlichen Sicht sehe, aus der Sicht des politischen Beamten, denn die Landräte sind ja heute politische Wahlbeamte in Hessen, dann möchte ich zu dem Thema einleitend Folgendes sagen. Jeder echte Demokrat und welcher deutsche Mensch wollte heute nicht ein echter Demokrat sein, würde es nicht weit von sich weisen, wenn die Presse die geltenden Verfassungen des Bundes oder der deutschen Länder im Bunde verunglimpfen würde. Den Grund für diese Einstellung kann ich nicht nur in der Achtung vor dem geschriebenen Gesetz sehen, sondern ich glaube, dass der Demokrat in einer Verunglimpfung der Verfassung zugleich auch eine Verächtlichmachung der Demokratie als der lebendigen Volksgemeinschaft erblickt. Der Demokratie, die nicht nur zu schützen, sondern zu stärken Aufgabe und Pflicht jedes ehrlichen Demokraten ist. Die Verfassung ist aber nicht der einzige Ausdruck der Demokratie. Sie wird auch versinnbildlicht durch die vom Volke gewählten Parlamente und ihre Abgeordneten, durch die von diesen Parlamenten gewählten Regierungen und ihre Minister, durch die von diesen Institutionen, den Parlamenten oder den Regierungen eingesetzten Behörden und Verwaltungen. Umso erstaunlicher ist es, in geradezu erschütterndem Ausmaße feststellen zu müssen, dass ein großer Teil der Tageszeitungen und der Zeitschriften sich im Jahre 1949 genauso, ich weiß nicht, soll ich sagen, willenlos, unüberlegt oder gar absichtlich dazu hergibt, die Demokratie lächerlich zu machen und anstelle des notwendigen Vertrauens Misstrauen gegen die Einrichtungen und damit auch gegen sie selbst zu säen. Ich glaube nicht, dass die Paragraphen 10 bis 12 des Hessischen Pressegesetzes vom 23. Juni 1949 geeignet sind, die Einrichtungen der Demokratie und ihre persönlichen Träger in ausreichendem Maße zu schützen. Ich verkenne keineswegs, dass es eine offene und freie sachliche Kritik gegenüber der Regierung, der Verwaltung, dem Parlament geben muss. Dieses Recht der Kritik ist ja auch verfassungsmäßig verankert. Die hierzu gedachte Voraussetzung einer rein sachlichen Kritik ist aber leider weitgehend noch nicht erfüllt. Anstelle des Willens zur sachlichen Kritik steht nur allzu oft noch das Streben nach Sensation. Nach Sensation um jeden Preis, wenn damit nur eine Steigerung der Bezieherzahlen erreicht werden kann. Ich verkenne keineswegs, dass auch Parlamente, Regierungen, Verwaltungen erziehungsbedürftig sind. Die immer stärker ausgebauten Rechtsmittel des Bürgers gegen Maßnahmen des Staates und der Staatsdiener, Einsprüche, Beschwerden, Klagen, Berufungsklagen werden sich erzieherisch auswirken. Mit dem gleichen Recht aber muss auch gesagt werden, dass dieselbe Notwendigkeit der Erziehung zu sachlicher Arbeit und wirklich demokratischer Gesinnung auch bei der Presse besteht. Videant consules, hüten wir uns davor, in falsch verstandener Demokratie, deren erste und wichtigste Grundlage die freiwillige Einordnung in das Gemeinschaftsleben sein muss, den Weg von 1919 bis 1933 noch einmal zu gehen. Setzen wir an die Stelle einer nur negativen, zerstörenden, misstrauensäenden Kritik eine aufbauende und sachliche, und haben wir den Mut, diejenigen zu demokratischer Aufbauarbeit zu erziehen, die aus eigener Kraft oder aus eigenem Wollen den Weg hierzu nicht finden können. Viel wird über die seelische Zerrüttung unserer Jugend, gerade in unseren Tagen, über die Not der schulentlassenen Jugend, geschrieben und gesprochen. Niemand wird leugnen wollen, dass es bitter ernst in dieser Frage aussieht und dass diese Not in erster Linie eine innere Not ist. Und was müssen wir in steigendem Maße, trotz aller Feststellungen und Beteuerungen, der Jugend helfen zu wollen, erleben? Das gute Buch kann kaum gekauft werden, weil die Preise unerschwinglich sind. Und so führt der Lern- und Lesewille unserer Jugend in erschreckendem Maße wieder zu einer steigenden Schmutz- und Schundliteratur, die in 20 oder 50 Pfennigheften noch und noch Absatz findet und ihr Gift in die Seelen unserer jungen Menschen spritzt. Wer aus seiner Berufserfahrung weiß, wie unendlich schwer allein schon der Kampf gegen die Teilnahme unserer Jugendlichen an den dauernden Tanzvergnügungen und die daraus entstehenden Folgen ist, wie wenig Erfolge dieser Kampf zeitigt, weil ein leider viel zu großer Teil der Eltern offenbar nicht mehr das rechte Verantwortungsgefühl gegenüber ihren Kindern hat oder aber auch hier in der schrankenlosen Freiheit und Zügellosigkeit eine besonders begrüßenswerte Eigenschaft der Demokratie sieht. Der sieht mit ehrlichem Entsetzen, wie die überspannte Freiheit auch auf dem Gebiet des gedruckten Wortes geradezu verheerende Folgen für unsere Jugend und damit für die Zukunft unseres Volkes zeitigt. Und auch hier gilt das Gleiche, was ich vorhin schon sagte. Bei weitem nicht alle Verleger spüren die ungeheure sittliche Verantwortung, die sie gerade im Zeitalter der Demokratie tragen, sondern viele, allzu viele, sehen nur das Geschäft als ausschlaggebende Seite ihres Lebens. Nun werden Sie mir entgegenhalten, dass es ja auch heute noch die Polizeiverordnung zum Schutze der Jugend gibt, dass es auch heute noch Paragraphen im Strafgesetzbuch gibt. Ich würde dem zustimmen, dass das genügt, wenn alle Menschen Engel wären. Zusammenfassend glaube ich, als meine These sagen zu sollen: Solange auf allen Gebieten unseres Lebens Sitte und Zucht, Verantwortungsbewusstsein und Einordnungswille noch nicht wiederhergestellt sind, solange noch eine zwar freiheitliche, aber zielbewusste Erziehung von uns allen, und wir alle tragen noch bewusst oder unbewusst etwas Staub des Dritten Reiches in unseren Kleidern, notwendig ist, muss diese Erziehung gegenseitig erfolgen. Kann es nicht so sein, dass allein die Presse in nahezu schrankenloser Freiheit erziehen, kritisieren, verächtlich machen, beschimpfen und verwirren kann, ohne in gleicher Weise zwangsläufig zur Rechenschaft gezogen, in ihre Schranken gewiesen und erzogen zu werden, wie sie selbst es mit dem übrigen Volk tun zu können und tun zu sollen glaubt. Aus diesem Grunde bin ich für eine weise, wohltemperierte, klug abgewogene Gesetzgebung, die auch der Presse ihre besondere Verantwortung vor Augen führt und auch auf diesem Gebiet dem Artikel 39 der Hessischen Verfassung sinnentsprechend ein Monopol, das Monopol der Freiheit allein bei der Presse, verhindert. Soweit das Referat von Herrn Landrat Janssen zu dem Thema für und wieder eine Zensur. Und nun darf ich Sie, Herr Weber, bitten, darauf zu entgegnen. Meine Damen und Herren, die Diskussion über die Frage, Zensur oder nicht, hat durch einige Ereignisse innerhalb des Bundesgebietes gerade in den letzten Wochen eine besondere Aktualität gewonnen. Erinnert sei an das Tagungsverbot für den Kreis um Professor Noack durch den Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, an die Verbote einiger Bundesminister, der Presse direkte Auskünfte zu geben, an das allerdings inzwischen annullierte Verbot, in einer großen Stadt des Ruhrgebietes Schillers Wilhelm Tell aufzuführen, und an den Streit um das Abraxas-Ballett von Werner Egk. In fast allen Fällen sind Begründungen durch die entsprechenden Dienststellen ausgesprochen worden. Ebenso wurden jedoch die Berechtigungen zu solchen Verboten von Bürgergruppen, Zeitungen und Rundfunkstationen angezweifelt. Zensur wird hier als das Recht aufgefasst, entweder einen Sachverhalt nicht unkontrolliert an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen oder unter Berufung auf die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Moral eine Meinungsäußerung zu unterbinden, eine Versammlung zu verhindern oder ein Kunstwerk nicht aufführen zu lassen. Und dies alles geschieht, obwohl der Artikel 5 des Bundesgesetzes ausdrücklich die Freiheit der Meinungsäußerung, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film gewährleistet. Ebenso wie in der Weimarer Verfassung von 1919 steht in diesem Artikel der Passus, dass eine Zensur nicht stattfinde. Ich bin der Auffassung, dass bei keinem der genannten Fälle, etwa der Artikel 18 des Bundesgesetzes, der vom Missbrauch der Meinungsfreiheit handelt, herangezogen werden kann. Bemerkenswert ist, dass die Artikel über die Meinungsfreiheit der Staatsbürger in keiner Verfassung der Welt fehlen, auch nicht in den Verfassungen der Ostzonenländer, auch nicht in der Verfassung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vom 5. Dezember 1936. Auf dem Papier hört sich das alles wunderbar an. Aber die politische Praxis zeigt uns täglich, wie es um die Verwirklichung dieser Freiheiten bestellt ist. Sie sind zu den neuralgischen Punkten im politischen Leben geworden, dessen Spannungen von den untersten Selbstverwaltungsorganen bis hinauf zur höchsten Regierungsspitze reichen. Ich bin der Meinung, dass die wesentlichste Voraussetzung zur Verhinderung von einseitigen Machtzusammenballungen, von autoritären, ja diktatorischen Maßnahmen, die stetige gegenseitige Kontrolle aller verantwortungsbewussten Bürger ist. Dieser Kontrolle müssen sich auch unsere politischen Parteien unterwerfen. Die Öffentlichkeit, das heißt die Vielzahl der Gemeinschaften, Organisationen, Körperschaften und die nicht organisierten Einzelnen, haben ein Recht, ein verfassungsmäßig verbrieftes Recht, über die publizistischen Mittel der Presse, des Rundfunks, des Films, alle Vorgänge zu erfahren, die von allgemeinem Interesse sind. Natürlich gibt es Vorgänge, etwa schwebende Gerichtsverfahren, bei denen zunächst eine Zurückhaltung in der Berichterstattung geboten erscheint. Eine ungerechtfertigte Zensur sehe ich aber darin, der Presse Informationen über die Arbeit eines Ministeriums allein über die offizielle Pressestelle erteilen zu wollen. Ich sehe gerade eine Stärkung des Verantwortungsbewusstseins darin, wenn etwa ein städtischer Dezernent, ohne seine Sorgfaltspflicht zu verletzen, direkte Auskünfte gibt. Umgekehrt verkenne ich keineswegs, dass weder der Presse noch dem Rundfunk noch dem Film, den Theaterinstituten und so weiter eine schrankenlose Freiheit zugestanden werden kann. Haben wir allerdings nicht in der Selbstkontrolle des deutschen Films eine Einrichtung, wo der staatliche Zensuranspruch der Weimarer Zeit durch die ernste Prüfung aus Kreisen der Fachkundigen, der Produzenten, Verleiher, Kinobesitzer, der Künstlerschaft, aus den Kreisen der kirchlichen Gemeinschaften in demokratischer Weise abgelöst wurde? Haben wir nicht durch die Bildung der Rundfunkräte an unseren Sendern jene Kontrollstelle geschaffen, die im Sinne der Gewaltenteilung und des föderativen Zusammenwirkens der Kräfte im allgemeinen Interesse entscheidet? Gemäß der Struktur der Zeitungen liegen die Verhältnisse im Pressewesen anders. Der Entwurf für ein Pressegesetz der Bundesrepublik sieht vor, dass Konzernbildungen, wie sie einst Hugenberg getätigt hat, unterbunden werden. Die Dezentralisierung in viele Einzelzeitungen beugt dieser Gefahr vor. Und doch muss andererseits im Interesse der ständigen Unterrichtung der Öffentlichkeit und der damit zusammenhängenden freien Meinungsbildung gefordert werden, dass sich die Männer in verantwortlichen Positionen nicht nur vor ihren engen Fachgremien der Kritik stellen, sondern vor den breiten Foren unserer publizistischen Einrichtungen. Dass diese Kritik konstruktiv und verantwortungsbewusst zu geschehen hat, ist selbstverständlich. Dass diese Kritik sich auch umgekehrt an Zeitungen, Rundfunk, Film, literarische Einrichtungen und so weiter richten darf, ist ebenso selbstverständlich. Die Karten müssen aber offen liegen. Deshalb muss die Zensur einer starken Selbstkontrolle Platz machen zum Segen der freiheitlichen Demokratie. Soweit die einleitenden Referate zum Thema. Und ich darf Sie nun bitten, uns Ihre Meinung zu sagen. Koch Erbach, Redakteur im Evangelischen Pressedienst. Ich möchte mich anschließen an das, was Herr Weber soeben gesagt hat, und möchte auch glauben, dass gerade nachdem von kirchlicher Seite ja auch häufig für eine Art Zensur eingetreten worden ist, dass doch gerade auch im Raum der evangelischen Presse die Auffassung vertreten wird, dass mit einer Zensur durch den Staat die bestehenden Schäden im Augenblick nicht behoben werden könnten. Es ist von Herrn Weber ja der Hinweis auf die Selbstkontrolle beim Film gegeben worden. Und ich glaube, dass auf diesem Wege auch im Raum der Presse, wenn auch dort andere Verhältnisse vorliegen, etwas zu erreichen ist und dass das der einzige Weg ist, um eine Erziehung der Öffentlichkeit durchzuführen und gleichzeitig eine Erziehung der eigenen Presseorgane und der in der Presse tätigen Menschen, dass im Augenblick, wenn man heute an einem Zeitungskiosk vorbeigeht, außerordentlich unerfreuliche Erscheinungen vorhanden sind, die auch zweifelsohne gerade die kirchlichen Vertreter auf den Plan rufen müssen und mussten, wenn sie ihre Aufgabe richtig sehen wollen. Das ist ja jedem klar, aber durch eine Reglementierung dürfte auf die Dauer insbesondere nichts erreicht werden. Es ist ja zweifelsohne so sicher besser, wenn derartige Publikationen dadurch eingingen, dass sie nicht gekauft würden. Dass sich das im Augenblick nicht immer erreichen lässt, ist bei den augenblicklichen Verhältnissen auch klar. Aber trotzdem möchte ich mich hier ausdrücklich doch für den Weg einer Selbstkontrolle aussprechen und nicht für den einer Reglementierung von oben. In diesem Zusammenhang noch eine Frage. Ja. Bitte schön. Ich hätte nur eine Frage an Weber und speziell ja. Es sind ca. 100 bis 200 Journalisten, die jeden Tag vielleicht Zeitung schreiben. Denkt der Herr Weber, dass das die ganze Volksmeinung gewissermaßen ist? Doch wohl nicht. Wir müssen natürlich vergessen, dass das die Volksmeinung ist, wenn diese 100 Journalisten ihre Sache bringen. Es wäre natürlich schön, wenn sie das unterbauen könnten und sagen, das ganze Volk steht hinter mir. Vielleicht ist das möglich, denn es ist immer die Kritik von einigen wenigen Persönlichkeiten, nicht wahr? Und zum Beispiel ganz schwerwiegende Sachen. Darf ich darauf gleich Folgendes antworten? Sie haben heute als Leser oder als Bürger jederzeit die Möglichkeit, die Zeitung zu bestellen, die nach Ihrer Auffassung Ihre geistigen, politischen, weltanschaulichen Interessen vertritt. Und Sie haben auch die Möglichkeit als Leser durch Zuschriften oder Besuche im Redaktionsbüro Ihre Meinung auszusprechen und eventuell zu erreichen, dass diese Leserzuschrift in der Rubrik Allgemeine Aussprache oder wie diese sonst heißen, veröffentlicht werden kann. Was ist Demokratie? Bitte sehr, dann nehmen Sie einige Zeitungen vor, nicht wahr, und sehen Sie sich daraufhin diese Teile an, dann werden Sie feststellen, dass dort laufend Leserbriefe veröffentlicht werden. Und zwar nicht nur solche, die sich etwa mit der Meinung der Redaktion decken. Außerdem darf ich Ihnen noch folgenden Gesichtspunkt angeben. Eine Zeitung setzt sich ja nicht aus einer homogenen Reihe von Redakteuren zusammen, sondern innerhalb jeder Zeitung gibt es ja die verschiedensten Auffassungen über religiöse, politische, geistige Dinge. Und es bedeutet jedes Mal auch für eine Redaktion ein gewaltiges Stück Auseinandersetzung, um sich beispielsweise auf einen bestimmten Artikel, auf einen Tenor eines Artikels zu einigen. Und es ist nicht so, dass etwa nur eine Einheitsmeinung vorhanden wäre. Und deswegen sind ja auch in vielen Zeitungen die Artikel mit dem Signum des Redakteurs versehen, sodass daraus ohne weiteres deutlich wird, dieser Redakteur spricht seine persönliche Meinung aus. Gulde, Studienrat, darf ich einmal auf die Ausführungen von Herrn Landrat Jansen zurückkommen? Es ist mir aufgefallen, Herr Landrat, dass Ihre Darlegungen, ich möchte sagen, von einer gewissen Gereiztheit waren gegenüber der Presse. Es ist eigentümlich, wenn man heute Männer des öffentlichen Lebens hört, dann empfindet man fast stets diese Gereiztheit gegenüber der Presse. Woran liegt das eigentlich? Ich gebe zu, dass manchmal sich die Journalisten nicht so ausdrücken, wie es sich vielleicht geziemt. Ich kann aber nicht umhin feststellen zu müssen, dass die Männer des öffentlichen Lebens heute sehr empfindlich sind. Ich bin der Meinung, dass wer eben nun einmal Knopf auf dem Kirchturm ist, es sich gefallen lassen muss, dass die Dohlen ihn umschreiben. Andererseits darf man nicht vergessen, dass unser Zeitalter sowieso etwas barbarisch ist und der allgemeine Umgangston ist nicht mehr der einer etwas friedlicheren Zeit, in der die Gentlemen, sagen wir einmal, den Ton angaben. Ich meine, das, was Sie bemängelt haben, Herr Landrat, ist mehr oder weniger eine Angelegenheit der Erziehung der Journalisten und der Erziehung der Männer des öffentlichen Lebens. Ich glaube nicht, dass man hier nach der Zensur in verstärktem Maße rufen darf. Etwas anders scheint mir allerdings die Sache darzulegen, wo Sie von der Gefährdung der Jugend gesprochen haben. Wenn ich an die Publikationen denke, die heute in den Kiosken so öffentlich zur Schau geboten werden, wenn ich an all die komischen auf Sensation, auf pure Sensation ausgerichteten Wochenblätter denke und wenn ich auch an gewisse Abendblätter denke, die also geradezu mit der Sexualität, sagen wir einmal, Kunden fangen. Ich glaube, hier hat die Öffentlichkeit das Recht, empört zu sein, empört nämlich über die Gewissenlosigkeit derer, die diese Dinge schreiben und sie verbreiten. Wobei ich sagen muss, ich will die geringste Verantwortlichkeit dabei denjenigen zusprechen, die nun einmal aus Not diese Dinge vertreiben müssen. Die sogenannten intellektuellen Urheber sind auch hier die eigentlich Schuldigen. Ich glaube aber, dass in diesem Punkt wirklich sehr breite Volksteile eine Verstärkung der Zensur wünschen, beziehungsweise schärfere Gesetze, die diesen Unfug, diesen zerstörerisch wirkenden Unfug unterbinden. Es wäre vielleicht angebracht, wenn man in diesem Zusammenhang einmal davon sprechen könnte, was überhaupt möglich ist, damit dieser Unfug eingedämmt werden könnte. Müller, Richard, kaufmännischer Angestellter. Meine sehr verehrten Herren Referenten, Als junger Mensch möchte ich zu Ihren Ausführungen Stellung nehmen. Es wird nicht erst seit heute darüber diskutiert, ob man verschiedene Zeitungen oder Magazine zensieren sollte. Ich bin der Meinung, dass die Magazine, die heute im Verkehr sind, dem Ansprüchen verschiedenen Kreisen Rechnung tragen und verschiedenen Kreisen nicht. Man sollte also darauf hinwirken, dass die Leute, die derartige Magazine kaufen wollen, dann sollen sie sie kaufen. Und diejenigen, die das nicht wollen, die sollen es halt bleiben lassen. Ich glaube, das ist doch ein gutes Beispiel der Demokratie, dass jeder das tut und jeder das kauft, was er gerne haben möchte. Darf ich Sie bitten, Herr Jansen? Zunächst möchte ich zu dem, was Herr Koch anführte, eines sagen. Ich finde, die Filmkritik, die Sie erwähnt haben und die wir heute sowohl von evangelischer als auch von katholischer Seite gerade für unsere Jugend herausbringen, von einem ungeheuren Wert. Ich weiß von der Arbeit unseres CVJM, beispielsweise in meinem Kreis, dass tatsächlich das Urteil, das in diesem kleinen Blättchen über die Filme gebracht wird, wie weit sie für die Jugend und für die christliche Jugend in diesem Fall eben, die evangelische oder die katholische Jugend, sehenswert sind, einen ganz gewaltigen Einfluss auf den Besuch hat und damit im Laufe der Zeit auch einen Einfluss haben wird auf die Gestaltung der Themen bei der Filmproduktion. Ich bin also mit Ihnen der Meinung, dass dieser Weg der Selbsterziehung auf alle Fälle der beste ist. Selbsterziehung ist immer besser als Erziehung durch Dritte oder durch Reglements. Nur glaube ich, mit Recht feststellen zu müssen, dass es mit dieser Selbsterziehung zumindest heute noch nicht allzu weit her ist. Und wenn wir eine ähnliche Selbsterziehung auf dem Gebiete der Presse schon haben würden in dem Umfange, dann könnte eben nicht das Bild entstehen, das heute die Zeitungskioske noch bieten. Wenn Sie, Herr Studienrat, eine Gereiztheit aus meinen Ausführungen entnehmen zu müssen glaubten, so darf ich dazu sagen, dass es nach meiner Auffassung, und ich kenne eine ganze Menge führender Politiker verschiedenster Parteien, gar nicht so sehr eine Gereiztheit gibt, die, sagen wir mal, die eigene Person meint. Es ist im Grunde genommen ganz gleichgültig, ob meinetwegen der Mensch Christian Stock oder der Mensch Werner Hilpert oder der Mensch Walter Jansen, verzeihen Sie, kritisiert wird. Das wissen wir, dass wir uns das gefallen lassen müssen, wenn wir nun einmal im Rampenlicht stehen. Es geht um ganz etwas anderes, was ich mit meinen Sätzen zu der Frage des Aufbaus der Demokratie sagen wollte. Es erfüllt einen Menschen, der im politischen Aufbau steht, tatsächlich mitunter mit Bitterkeit, wenn er so und so oft spüren muss, dass mit irgendeinem ungeschickten oder vielleicht nicht sachkundigen Zeitungsaufsatz eine Unmenge von dem zerschlagen wird, was dieser oder jener vorher mit unendlicher Arbeit und Mühe aufzubauen versucht hat, im besten Willen für die Gesamtheit unseres Volkes. Und ich kann aus der Froschperspektive eines Landrats in einem der kleinsten Kreise des hessischen Landes sagen, dass man kritisch wird. Sehen Sie, ich glaube, die Ausführungen von Herrn Weber und von mir haben eigentlich doch eins gezeigt, dass wir in der Zielrichtung dasselbe wollen. Wir wollen beide die Demokratie aufbauen. Der eine, der Journalist, hält es für notwendig, dafür nun mal die Verwaltungen, die Regierungen, die Parlamente zu erziehen, weil sie seiner Auffassung nach eben nicht erzogen genug sind. Und der politische Beamte, Der vertritt die Auffassung, jawohl, auch die müssen erzogen werden, das habe ich gesagt. Aber wenn ich selbst erziehen will, muss ich auch vorher mich erziehen lassen. Das gehört auch dazu. Nun nur noch das Letzte, die Freiwilligkeit des Lesers. Herr Müller, ich weiß nicht recht, ob man dem jungen Menschen von 15, 16 Jahren oder 17 Jahren wirklich die Freiwilligkeit des Lesestoffes in vollem Umfang überlassen sollte. Ich bin allerdings der Meinung, da sollte auch nicht ein Reglement, sondern in Hauptsache mal die lieben Eltern aufpassen, dass der Junge oder das Mädel was Vernünftiges in die Finger bekommt. Aber Sie wissen ja auch auf der anderen Seite, wie das heute ist, zum Teil mit der Wohnungsfrage, zum Teil mit allem anderen. Die Aufsicht der Eltern ist zum Teil mangelhaft, großen Teil mangelhaft. Und es gehört nun schon eben da entweder die Selbsterziehung der Presse oder die Selbsterziehung der Verleger, um nicht bloß immer auf die Presse zu schimpfen dazu. Und soweit die eben nicht genügend da ist, sollte man sie etwas unterstützen. Mehr will ich gar nicht. Bitte, Herr Weber. Darf ich nun zwischendurch einmal Herrn Landrat Janssen die eine oder andere Frage stellen? Ich stimme mit Ihnen hundertprozentig überein in der Frage, dass ein Artikel über ein kommunalpolitisches, politisches oder sonst wie geartetes Problem von einem sachkundigen Menschen geschrieben werden muss. Und gebe Ihnen zu, dass die Fälle gar nicht einmal so selten sind, dass wirklich Dinge dargestellt werden von oft jungen Journalisten, die noch keine Erfahrung haben und die Sachkenntnis nicht haben, die den Tatsachen nicht entsprechen. Auf der anderen Seite hätte ich von Ihnen gern einmal konkret gewusst, wie stellen Sie sich dann die, sagen wir, bedingte Zensur oder die Kontrollmöglichkeit von Seiten Ihrer Landratposition beispielsweise vor? Glauben Sie, dass es notwendig sein wird, eine zentrale Stelle zu schaffen, über die alle Informationen geht und die dann an die Zeitungen hinausgeht, zum gleichen Zeitpunkt? Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass gerade ein besonderer Reiz des Journalisten, natürlich auch da wieder zur negativen Seite hin möglich, darin liegt, eine Nachricht, eine gute Nachricht für sein Blatt zu gewinnen, um damit das Interesse des Lesers zu wecken. Wenn nun diese Nachrichten alle über eine zentral gelenkte Stelle gehen, dann kriegen wir vielleicht so etwas wie eine Uniformierung unserer Presse. Und das könnte wieder nicht im Sinne unserer Auffassungen über die Demokratie sein. Denn auch die Meinungen darüber, ob ein Tatbestand so oder so ist, geht ja bekanntlich auch oft auseinander. Wir leiden beide unter dem Gleichen. Die Presse leidet darunter, dass durch die Zeitereignisse eben sehr viele junge Journalisten da sind, die noch nicht genügende Berufserfahrung haben. Die Verwaltungen leiden ebenfalls darunter, dass durch die Zeitereignisse, durch die Entnazifizierung und so weiter viele Fachleute gefehlt haben und nun eben junge neue Kräfte gekommen sind. Ich möchte kein Reglement und ich möchte keine einheitliche Steuerung der Presse. Aber aus der Perspektive des Landkreises, wie Sie mich fragten, möchte ich Folgendes, dass wenn ein Kreistag stattgefunden hat, in dem es vielleicht mal etwas heiß hergegangen ist, dass dann am nächsten Tag der Journalist, der über diese Dinge nicht so genau Bescheid weiß und auch gar nicht Bescheid wissen kann in den Einzelheiten, sich am nächsten Tag, bevor er seine Notiz schreibt, vielleicht doch einmal kurz nochmal mit dem Landrat bespricht und sagt, sagen Sie mal, das habe ich da nicht so ganz mitgekriegt. Wie hängt das eigentlich zusammen? Dass also in einer echten kameradschaftlichen Unterredung verbunden durch die gemeinsame Absicht des Aufbaus einer wirklichen Demokratie eine wirkliche und echte Zusammenarbeit entsteht. Und dass nicht irgendetwas in die Zeitung reingeschrieben wird, bloß damit es am nächsten Tag recht viel schon drinsteht und vielleicht auch noch getragen von irgendwelchen parteipolitischen Gegensätzen der Gedanke mitspricht, hurra, jetzt kannst du dem aber mal eine auswischen. Das scheint mir das Notwendige zu sein, dieses Miteinander von Presse und Verwaltung mit dem Recht der freien Kritik auf beiden Seiten. Dann brauchen wir kein Reglement, aber dann kommt auch nicht mehr, gerade in die lokalen Teile, so viel Komisches hinein. Denn diese lokalen Teile sind von einer kolossalen Bedeutung. Das wissen die Presseleute bestimmt mindestens so gut wie wir. Denn sonst würden nicht alle Tageszeitungen Wert auf einen gepflegten lokalen Teil legen. Der wird ja viel intensiver gelesen als der Hauptteil der Presse. Und deswegen muss da vernünftig berichtet werden und immer mit dem Ziel, den Aufbau der Demokratie zu fördern und nicht durch nur Kritik eben das Vertrauen zur werdenden Demokratie zu stören. Weitere Wortmeldungen bitte. Bitte schön. Helmut Kindler, Journalist. Das ganze Problem ist ja nichts anderes als, was bedeutet Freiheit? Freiheit heißt Freiheit und Zwang zugleich. Aber das kann man nicht durch ein Stückchen Papier, kann man das erledigen durch eine neue Verfassung oder so etwas, sondern das sind Dinge, die im Taktgefühl drin liegen. Und ich lehne jedenfalls jede Form von Zensur in irgendeiner Art und Weise ab, sei es von einem Landrat, sei es von einem hessischen Parlament oder von einem Bundesparlament. Frau Journalist, wenn man davon spricht, von einer Zensur, so muss man ja zunächst mal davon ausgehen, glaube ich, dass, wie Herr Landrat auch erklärte und Herr Weber, dass irgendeine Verantwortlichkeit herangezogen werden müsste. Diese Verantwortlichkeit kann man nach meiner Meinung nicht von oben erziehen, dass man sagt, irgendwie eine Erweiterung dieser, Verengung dieser Schranken, die, wie sie im Bundesgesetz festgelegt sind, sondern das muss irgendwie von unten, irgendwie organisch heraufwachsen. Sei es durch eine Selbstkontrolle, wie es ja schon betont worden ist. Eine Zensur bringt mir immer die Vorstellung eines Polizisten, der vor der Tür des Hauses steht und für die Sicherheit des Hauses wacht. Ich bin aber lieber bereit, einen Einbruch zu erdulden und mich dagegen selbst zu wehren, als andauernd einen Polizisten vor der Tür stehen zu haben. Bitte schön, Herr Weber. Ich möchte zu dieser Äußerung, die eben getan wurde, noch eines sagen. Es ist doch immerhin nicht uninteressant, dass von verschiedenen Vertretern der jungen Generation selbst verlangt wurde, dass die Zensur auf keinen Fall eingeführt werden soll. Sie ist ja, das wissen wir, verfassungsrechtlich ja nicht vorhanden. Und ich muss auch sagen, es gibt im Grunde nur eine Rettung, um sich gegen all die Gefährdungen zu schützen. Das ist das Elternhaus, das ist die Schule, das sind die Kirchen und nicht zuletzt, und das ist das Endergebnis und muss es sein, die Selbstverantwortlichkeit, die in den Jugendlichen selbst rechtzeitig geweckt werden muss und sie stark machen muss gegen all das, was auf sie einstürmt und was nach Auffassung der Älteren als eine Gefährdung ihrer Sittlichkeit und so weiter betrachtet werden könnte. Dieser Prozess wird von langer Dauer sein, das wissen wir. Und diese Auseinandersetzungen, die wir heute überall erleben, im Politischen, im Geistigen, im Künstlerischen, die sind ja doch so etwas wie die Vorkämpfe zu dem noch kommenden geistigen Kampf, bei dem wir wahrscheinlich einmal feststellen werden, ob das, was wir als westliche Demokratie bezeichnen, oben aufbleibt oder ob das andere, was bedrohlich aus dem Osten zu uns herüberblickt, den Sieg erringen wird. Wenn ich kurz noch das eine sagen darf, es ist mir immerhin, als ich drüben in Amerika aufgefallen, dass bei vielen kommunalen Stellen, beim Polizeipräsidium, beim Bürgermeister, selbst sogar bei Truman oder bei Atchison, es jederzeit möglich war, vorzudringen und die Menschen zu fragen, was halten sie davon, davon, davon. Dass natürlich eine gewisse Regelmäßigkeit in den Pressekonferenzen auch dort vorhanden ist, ist klar. Aber diese Konferenzen werden nicht von den von den Pressereferenten abgehalten, sondern die werden von den verantwortlichen Leuten abgehalten und sie stehen persönlich Rede und Antwort auf die Fragen, die die Pressevertreter an sie stellen. Und im kommunalen Leben ist es so, dass jeder Bürger jederzeit die Möglichkeit hat, hinzugehen zu dem Polizeipräsidenten, zu dem Präsidium und nachzuschauen, ob der Betrieb in Ordnung ist oder nicht. Es sind teilweise in diesen Gebäuden sogar absichtlich Gänge angelegt, wo jeder Bürger die Möglichkeit hat, durch diese Gebäude zu gehen, auch in die Gefängnisse, und sehen kann, so und so wird der Mann verpflegt. Und ich glaube, und auf der anderen Seite wissen wir das Urteil, dass auch da immer wieder über die Presse, über die sensationslüsterne Presse und so weiter gefällt wird, die Dinge regeln sich drüben auch so. Und ich muss sagen, wenn wir etwas von dieser Freudigkeit unserer öffentlichen Verantwortlichen, unserer Beamten, unserer Politiker hier erreichen könnten, dann wäre für unsere Demokratie, glaube ich, doch sehr viel gewonnen. Weitere Fragen, bitte. Schad, kaufmännische Anstände. Ich glaube, dass wir keine Pressefreiheit haben. Ich glaube nicht, dass wir hier in der amerikanischen Satzungszone, in anderen Zonen etwas mehr von der Militärregierung abhängig sind oder, wie wir wollen das anders ausdrücken, das Spiegelbild der Militärregierung sind. Wir haben hier sehr viel Freiheit in der amerikanischen Zone. Gott sei Dank, dass wir die Freiheit haben. In der britischen Zone können schon manches nicht lesen, was Sie hier lesen können, von der Ostzone ganz abgesehen. Aber jetzt kommt die deutsche Stelle. Ich habe den Eindruck, dass Sie manches nicht veröffentlichen dürfen und da auf die deutschen Stellen Rücksicht nehmen. Noch eine letzte Frage. Das ist nicht der Fall, dann darf ich die Referenten bitten, das Ergebnis zusammenzufassen. Zunächst Herr Weber, bitte. Ja, ich habe an sich gar nicht mehr viel dazu zu sagen, denn ich glaube, die Überzeugung ist auch im Auditorium selbst recht stark gewesen, dass wir publizistische Mittel haben müssen, die für die Freiheitlichkeit unseres Lebens sich einsetzen. Und dass diesen Mitteln, einschließlich Rundfunk, das Recht zugestanden werden muss, jederzeit bei einem Mann oder einer Frau, die in einer verantwortlichen Position steht, vorgelassen zu werden und die gewünschte Information zu bekommen. Es sei denn, dass schwerwiegende Gründe gegen eine solche Information und ihre Veröffentlichung sprechen. Aber ich darf eben noch, damit da kein Zweifel entsteht, diesen einen Punkt noch zu entkräften versuchen, der hier geltend gemacht wurde, nämlich der Zweifel an der Möglichkeit unserer Zeitungen offen zu schreiben und der Zweifel, der so weit ging, dass man uns unterschoben hat, wir stünden noch unter irgendeiner Zensur von Seiten der Besatzungsmächte. Das habe ich nicht gesagt. Ich meine die Besatzungsmacht nicht. Ich meine unsere Regierungsstellen. Die Zensur geht auf keinen Fall von der Regierung aus. Das würde ja bedeuten, dass praktisch jede Regierung die Möglichkeit hat, in einer Zeitung mitzureden in ihre Eigentumsverhältnisse und ihre redaktionelle Gestaltung, also so praktisch unmöglich ist, nicht wahr? Das kann ich Ihnen also ehrenwörtlich versichern. Aber um noch eine Brücke zu dem Herrn Landrat zu finden, möchte ich ihm doch das eine noch sagen. Selbstverständlich wird jeder verantwortungsbewusste Journalist den persönlichen Kontakt mit den entsprechenden Stellen suchen. Und ich glaube, dass natürlich auch ein gewisses persönliches Geschick dazugehört, um seinen Partner oder nennen wir es noch schlimmer, den Gegner, aufzusuchen, mit ihm ins Gespräch zu kommen und auch die Informationen zu bekommen, die der betreffende Journalist für seine Zeitung braucht. Und ich glaube, wenn wir daran denken, dass wir eben immer wieder versuchen müssen, von beiden Seiten her die Fehler zu vermeiden, die man sich gegenseitig heute vorwirft, dass dann als Endergebnis doch der Zustand da sein wird, dass in einer Demokratie, in der das freie Spiel der Kräfte immer wieder an der Spitze zu stehen hat, doch auch die Möglichkeit einer scharfen und intensiven Kritik bestehen bleibt, ohne dass deswegen diese Demokratie selbst gefährdet ist. Bitte, Herr Janssen. Ich greife die Brücke gerne auf, die Sie mir geschlagen haben, und möchte erwidern, auch jeder verantwortungsbewusste Beamte wird Wert darauf legen, mit der Presse gut zusammenzuarbeiten. Es gibt aber sowohl viele nicht verantwortungsbewusste Beamte als auch viele nicht verantwortungsbewusste Presseleute. Und deswegen muss man beiden etwas nachhelfen, nämlich den nicht verantwortungsbewussten auf beiden Seiten. Und nun als Schluss, meine Damen und Herren, als ich hierher fuhr, habe ich geahnt, dass ich einen schweren Stand haben würde. Denn mir war völlig klar, dass in der Diskussion, zu 90% eben nun Journalisten sprechen würden, die ja naturgemäß alle auf einem anderen Standpunkt stehen müssen. Denn die müssen natürlich für die absolute Freiheit der Presse sein. Das ist ja ganz klar, das ist ja berufsbedingt und auch überzeugungsbedingt. Aber ich schließe damit, dass ich sage, auch ich bin gegen eine Zensur. Ich bin nur dafür, dass man, solange wir noch in einem sittlichen Zusammenbruch uns befinden, und das tun wir genauso, wie wir uns im wirtschaftlichen Zusammenbruch befinden, so lange brauchen wir alle, einschließlich der Presse, Krücken, die uns helfen sollen, auf den Berg hinaufzukommen. Sie hörten eine Diskussion zum Thema Für und Wider einer Zensur aus dem Sendesaal des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1949.